Ja, das war schon mal ein kleines Intro. Und zwar, genau, ja, das ist auch schlimm mit dem Piepsen. So, Technik, warte mal, wo ist der Knopf? So, jetzt erstmal alles hier richtig einstellen. So, jetzt sind wir hier voll schön on air bei The Radio CC gerade in diesem Fall. Ja, wir machen heute Abend den Spieleabend. Das gerade eben war ein kleines Intro von Panic mit Galactic Voyage. Und ich habe hier ein paar Mitspieler hier im Mumble-Chat. Wir können uns ja mal von oben unten nach unten eben einmal Hallo sagen. Einmal haben wir den Dottie dabei. Guten Abend. Genau, den Elektrol. Servus. Den Fabto. Tag zusammen. Ja, dann stehe ich da irgendwie in der Liste. Und den Javafant. Hallo. Javafant ist leise. Javafant, kannst du lauter? Kann er lauter? So gut? Kannst du noch lauter? Ja, komm, gib's dir. Mehr geht nicht. Ach, na gut, das muss reichen, alles klar. Ja, genau, wir machen heute Abend den Spieleabend hier und ja, dazu spielen wir ein bisschen was und ich muss tatsächlich, glaube ich, hier echt mal auf Dauersenden umstellen. Das ist ganz komisch hier. Ja, ich habe euch ein ganz klein bisschen gebrieft, was wir eigentlich machen, denn eigentlich ist das hier eine Folge. Eigentlich ist der Spieleabend, nämlich, kann man ganz kurz erwähnen, ist eigentlich immer eine wöchentliche, lustige Veranstaltung auf mörpmörp.org. Das ist so ein Stream-Server-Zeug, so wie Xenim, wo eben Podcasts live gesendet werden, während sie aufgenommen werden. Und ja, da treffen sich so ein paar Leute. Unter anderem habe ich meinen Link hier gehabt. Das ist alles so ein bisschen improvisiert hier. Genau. Und zwar, wie heißt das? F. Hain Alex. Irgendwie so. Die macht das gern. Und die treffen sich alle im Skype und dann spielen die einfach so Spiele, die man halt über Audiozeug irgendwie machen kann. Und ja, ist immer irgendwie ganz witzig und ein bisschen chaotisch. Und ja, da haben die so ein paar Spielchen. Und sowas in der Art. Und der Anspruch jetzt von dem Pottwichteln ist eigentlich, das nachzuvollziehen. Also das genau in eine Folge in deren Stil zu machen, was ich schon mal überhaupt nicht hinkriege, weil ich hier so ein Intro gemacht habe zum Beispiel. Aber ja, genau, dann machen wir das. Ja, weiß nicht, habt ihr alle Bock? Zum Spielen. Mit? Auf jeden Spielen. Fall. Ja, spielen, super. Spielen. Ja. Ja, weiß nicht, wir hatten schon mal ein paar Spiele irgendwie angerissen. Weiß nicht, womit wollen wir denn anfangen? Habt ihr irgendwie Ideen? Diskutiert mal, wir können ja echt frei reden, weil ist nicht wie sonst bei meiner Sendung, wo immer ich die Leute einzeln annehme und hart durchmoderiere, sondern. Wir hängen hier einfach alle an einem Tisch und wollen spielen. Schach? Nee, ich glaube nicht, oder? Schach ist halt schwierig. Ich meine, klar, wir können die ganze Zeit sagen, so von E3 nach F15 oder so. Ja, aber dann mit den wie Tandem-Schach zu viert oder sowas komisches. Ja, ja. Lass mal lieber bleiben. Gibt ja auch so 3D-Schach und sowas, ne? So wie auch bei Star Trek. Ja, okay. Habe ich jetzt nicht gesehen. Die haben auch da irgendwie sowas in die Richtung. Okay, nährend. Krass. Na gut. Ja, es gibt halt so ein paar Sachen, die kann man machen. Ja. Jetzt haben wir leider Walter Meinig dabei, ne? Da haben wir nämlich, die wäre ja ein Spezialexpertin gewesen für ein Gebiet, denn ich habe so ein paar Quizfragen auch dabei. Und da hätte sie sicherlich alles abgeräumt. Müssen wir mal gucken. Ich meine, wir können ja mit einer Art Quiz mal anfangen, wenn ihr wollt. Wollt ihr? Ja. Passt. Das Ding ist aber nur, wenn jetzt, man hat dann natürlich eine Frage und wenn jetzt jemand irgendwie eine Antwort hat, dann wie kriegt man da mit, wer da jetzt antworten will? Wir haben ja keinen Buzzer jetzt hier. Ich habe zwar versucht, einen zu programmieren, aber das ging halt nicht so richtig gut. Erstmal, es kommt später noch. Dann müssen wir irgendwie jeder irgendwie. Zahlen geben. Wir können uns ja Zahlen geben und dann ruft derjenige, der dran ist, seine Zahl. Ja, können wir auch machen. Oder Geräusche, Buchstaben, Dinge, keine Ahnung. Namen? Ja, können auch euren Namen. könnt auch euer Namen rufen, könnt auch irgendwas rufen, weiß nicht. weiß nicht, Dottie, was willst denn du dann als Buzzer-Sound oder so haben? Gute Frage. Auf was einigen wir uns jetzt? Ja, ich brauche irgendwas, wo ich dann höre, dass du das bist. Also ich glaube, ich glaube... Lord Vader vielleicht? Ich glaube, Walter May hätte Kekse genommen als Schlachtruf. Ja, natürlich, aber wir sind leider nicht sie. Richtig, richtig, richtig. Ja. Ja, entscheid dich. Weiß nicht, nehme einfach hier die Zahlen von oben nach unten. Dann bist du 1. Polly 2, Fabto 3, Java Fund 4. Mhm. Und du spielst nicht mit. Ich spiele nicht mit, ich lese nur Fragen vor, ist richtig. Mhm. Können wir machen. Alles klar. Das ist nämlich ein Schokoladenquiz, das Ganze. Mhm. Ja. Und es geht darum, es gesucht wird der Name von Schokoladen oder schokoladenhaltigen Dingen, die man essen könnte. So. Okay. Ja. Und, klingt schon mal lecker. Ja. Mhm. Und ja, die Fragen gehen dann ungefähr so. Also, ja, es ist schon hier, der Hot-Button ist aktiviert quasi. farbige Unterbrechung des Alltags. Lila 3. Ja, dann ruf's einfach rein, geht auch. Ich sehe das ja hier. Genau. Lila Pause, yep, richtig. Das müssen wir irgendwie mitschreiben. Punkte, irgendwas? Ja, mach mal. Ja, ich habe hier einen Finger auf dem Laberbutton und dem anderen Finger auf der Maus. Ich schreibe nebenbei. Ja, Elektro, mach mal bitte, danke. Okay. Das ist sonst alles ein bisschen überfordernd hier. Gut, dann geht's dann weiter. Na, wenn du tippst, kannst du aber auch reden, ne? Super. Mittelalterliche Körperertüchtigung. 1. Der Sport. Ja, richtig. Dann haben wir die englische Erscheinung am Abendhimmel. 1. Nee, Fabto war schneller. Ja, okay. Milky Way. Richtig. Sehr schön, sehr schön. Also ihr habt verstanden, worum es geht. Walter May freut sich auch schon gerade total so, Schoko. Sehr schön. Französischer Kosename. 1. Dotti? Mancherie, sehr schön, ja. Ich glaube, du wirst wieder erraten, aber Lego-Bausteine für die Kleinsten? 3. Fabian? Duplo. Jupp, richtig. Ja, Wafan, du schwächelst. Ja, ich esse zu wenig Schokolade. Achso, und Elektro schreibt wahrscheinlich die ganze Zeit auf, oder isst du auch zu wenig Schokolade? Ich bin auf Diät. Ach, na, dann musst du nachher abräumen. Wir müssten noch eine Woche warten. Bei mir startet morgen die Schokolade, eine Schokoladenmesse. Oha, krass. Musst du. Okay, wir haben noch ein paar Sachen. Und zwar, was ist das denn? Oh Gott, das kenne ich gar nicht. Ja, egal. Weibliche Märchengestalt in Karamell. Ob da jemand drauf kommt? Ich finde es schwierig. Eine weibliche Märchengestalt in Karamell. Also eine weibliche Märchengestalt, was fällt euch da so ein? Ach, 3. Fabto? Hier Märchengestalt Fee, dann ist das Toffifee. Ja! Wow, sehr gut. Boah, der war schwer. Sehr, sehr schön. Sehr gut, sehr gut. Ja, haben wir noch so einen Planet? 1. 3. Dotti? Mars. Okay. Yep, war richtig. Geschosse eines Komponisten. 3. Fabian? Mozartkugel. Die Mozartkugel. Ja. Sehr cool. Berühmte Meuterei auf der? 1. Bounty. Yep. Genau. Uhrzeit am Abend? 1. 2. Ich will fast, ja, Dotti war dort schneller, ja, sorry. Okay. Ich lass mal Trolli den Punkt. Nein. Ihr könnt es ja gleichzeitig sagen. Okay, after. 8. Jupp. Dann haben wir hier, wieso das denn? Das verstehe ich nicht. Na, egal. Doch. Da, ein eiserner Liebesbeweis. Der ist wieder schwerer, finde ich. 4. Jabba fand? Ferrero Küsschen? Ja, krass. Nicht schlecht. Wie bist du denn darauf gekommen? Die kapiere ich nicht. Irgendwas mit, was war, also Eisern. Kürzel für Eisen ist auf jeden Fall FE. Ich weiß, nein, weiß, geil. Was ist, was ist ausgeschrieben? Ferrum. Also Ferrum. Eisen auf Latein. Ja, Fe, FE, genau. Das ist das Atomzeichen. Und ist der Liebesbeweis, sollte ja klar sein. Sehr cool. Hast du irgendwie was noch am Laufen im Internet oder so? Deine Qualität ist ein bisschen mies. Nee, tut mir leid. Okay, na gut, kriegen wir hin. Dann haben wir... Gott, doch, geht auch, kann man auch machen, ja. Wie gesagt, es geht ja um schokoladenähnliche Dinge auch und so, ja. Oder Dinge mit Schokolade. Englisches Wort beim Ringtausch. Drei. Fabian? Ach ja, yes. Wie? Du hast gar keine Idee, du hast schon mal gebuzzert oder wie? Nee. Ringtauschen, das war mir klar, ja, Eheversprechen und so. Da gibst du nur yes oder no und dann, ja. Ach ja, das Yes-Törtchen, mhm. Yes, genau. Richtig. Dann haben wir ein beliebtes Gesellschaftsspiel für Jung und Alt. Ich gebe nochmal einen Tipp hinterher. Gibt auch Fernsehsendungen. Hä, Fernsehsendungen? Wo ganz viele davon umkippen. Eins. Dotti? Domino. Jupp, richtig. Domino Steine. Genau. Kennt ihr alle, ne? Ja. Ja. Subi, wieder was gelernt. Das haben wir dann noch. Das kannte ich nicht, das habe ich rausgeworfen. Japanisches Stäbchenspiel. Eins, drei. Ach Quatsch. Fabian hat für Dotti gebuzzert. Sehr schön, sehr schön. Mikado. Ja, richtig. Bunte Placebos. Eins. Jupp. Martis. Ja, richtig. Und dann haben wir noch ein schoko-umhülltes Grundnahrungsmittel. Bier ist aber keine Schokolade. Das ist ja auch ein Schoko mit Bierfüllung. Ein schoko-umhülltes Grundnahrungsmittel. Es geht nur um den Namen, ne? Es geht nicht darum, dass man wirklich Bier ummantelt. Oder irgendwas anderes. Düm, düm, düm. Ach, das darf ich ja nicht. Drei? Ja. So eine Marzipanstange? Stange? Grundnahrungsmittel? Ist Brot. Stangen? Ah, Brot? Marzipanbrot. Ah. Ja. Okay. Oh. Grad so, ja. Da haben wir natürlich noch elastische Raubtiere. Drei. Ja. Gummibärchen. Ja, wobei, ja, die haben echt nichts mehr mit Schoko zu tun, aber ja. Das ist weit hergeholt. Ja, ist hart, ne? Aber geht noch, ja. Wir bleiben dabei, so ungefähr. Süße Sauerei. Es hat nichts mehr mit Schokolade zu tun an dieser Stelle. Eins. Oder doch, hat's doch. Ja, doch. Bärendreck. Was? Okay, erklär mal, was das ist. Im Grunde genommen ist es Lakritze. Okay, ist aber nicht die Lösung in diesem Fall. Es geht aber wahrscheinlich auch nicht falsch. Nicht so falsch. Es ist ungefähr auch so ein Wort in der Art. Hm? Noch jemand anders die Lösung? Für eine süße Sauerei? Und zwar Sauerei ist der Stichpunkt hier. Drei? Ja. Schweinsöhrchen. Ja, richtig. Schweinsöhrchen, was, erklär mal kurz. Ja, das ist so ein Blätter, also ja, es sieht aus wie so, ja, wie so ein Öhrchen, also wie ein Ohr. Und es ist aus Blätterteig und ist damit so, na, mit Zuckerguss über so versehen. Ja, oder man kann auch so, es hat auch manchmal so eine, die eine Hälfte ist irgendwie mit Schokolade umhüllt oder so. Genau, so eine Schokospitze, genau, ja. Genau, sehr schön. Ein anderes Wort für Danke. Drei. Ja. Merci. Sehr gut. Zwei habe ich noch. Mein Grundnahrungsmittel, nein. Was Königssöhne vorwärts und rückwärts können. Was Königssöhne vorwärts und rückwärts können. Was sind denn Königssöhne? Eins. Zwei. Dotti? Prinzenrolle. Richtig. Und der Deus meldet sich auch im Chat die ganze Zeit. Meld, meld, meld, meld, meld. Sehr schön, sehr schön. Ja, die wissen es halt alle besser. Egal, aber da, die haben sich nicht früh genug hier angemeldet. Deswegen sind sie jetzt hier nicht dabei. Tja, schade. Aber schön, dann weiß der Chat das auch. Das ist gut. Und dann haben wir noch ein letztes kleines Katzenfutter für Kinder. Eins. KitKat. Ja. Du bist zu schnell. Sehr gut. Ja, auch eine starke Leitung, von daher. Elektroil, hast du irgendwie, müsstest du das Endergebnis verkünden? Ein Unentschieden zwischen den beiden Profis. Krass. Oh. Nicht schlecht, nicht schlecht. Heftig, also, heftig. Dotti und Fabian, sehr schön. Ja, ja. Das wäre so der Quiz-Teil. Das ist total schwierig, Quizfragen im Internet zu finden. Und auf dem Mumble-Server meldet sich gerade der Afri und meint so, ich wusste das auch! Sehr gut, sehr gut. So muss das. Ah, cool. Deus hat auch mitgeschrieben. Sehr schön. Aber Deus gibt mir nur 9,5 Punkte wegen After Eight, vermute ich mal. Ja, richtig, richtig. Der hat's aufgeteilt. Tja. Aber wahrscheinlich hat Elektrol uns eben eingegeben und von daher stimmt das auch. Ich bin ein Kaufmann, ich runde mathematisch. Das heißt... Ein Unentschieden ist immer gut. Das heißt, wenn du ein Laib Brot durchschneidest, hast du zwei Laib Brot? Natürlich, ergibt doch auch Logik und Sinn. Weil jeder ist ja ein halber ist ja aufgerundet einer wieder. Das heißt, du kannst ganz beliebig genau viel Brot erzeugen. Das ist total super. Brot für die Welt. Mhm. Jesus! Nur zu Weihnachten. Sehr schön. Ja, das ging ja gut. Ich hätte am liebsten noch viel mehr Fragen haben wollen, aber es ist halt super schwierig, was zu finden, weil die meisten Fragen im Internet sind total blöd. Das ist dann sowas wie, was ist der kleinste Vogel, den es so gibt? Kolibri. Richtig. Und das ist halt, ja, das weiß halt dann irgendwie jeder sofort und solche Sachen. Oder du musst hier so Travel Pursuit oder mhm. Besserwisser Karteikarten haben. Ich werde nochmal. Oder irgendwann, You Don't Know Jack. Ja, ich weiß aber nicht, wie das bei You Don't Know Jack ist mit den Fragen. Ich glaube, da kriege ich halt irgendwie Lizenzprobleme, wenn ich deren Fragen verwenden würde. Aber abändern. Ja, das ist halt auch arbeitsintensiv. Aber prinzipiell richtig. Aber ich glaube, ich werde einfach mal irgendwo bei uns in den Spieleladen gehen und dann einfach mal so eins von diesen kleinen Kartenquiz-Dingern mitnehmen und dann das mich daran bedienen oder so. Weil das ist auch egal, das merkt keiner, ob das die Fragen sind. Aber die Fragen von You Don't Know Jack, die erkennt man vom Stil her. Leider. Aber das sind natürlich die Fragen, die ich am liebsten fragen würde. Weil das Spiel ist einfach nur genial, ne? Weil, Jack, ne? So gut. So gut, der Typ. Naja, egal. Was spielen wir jetzt? Bisschen Eigeninitiative hier. Bin nicht der Animator. Was denn? Ein Traumennet. Du traust dich nicht, ne? Du schreibst lieber auf. Richtig. Tja, Deus, was sollen wir spielen? Was willst du? Bist du ja im Chat? Kannst du mal sagen hier. Wir ein bisschen interaktiv im Chat sein. Oh, das ist ein bisschen, bis es ankommt. Ja, klar. Es hat ja ein bisschen Verzögerung hier, weil es einmal durch den Stream gegurgelt werden muss. Und dann so. Er hätte Black Stories hier bei sich. Was ist das? Also ich weiß, dass es ein Podcast ist, aber was ist das noch? Black Stories, das sind halt, es wird dir ein Satz vorgegeben, irgendwie von einem Kriminalfall, wie jemand gestorben ist oder dass jemand gestorben ist und die Anwesenden dürfen dann via Ja und Nein antworten, die du geben kannst, weil du die gesamte Geschichte kennst, als Herr und Meister und Gebieter versuchen, auf die richtige Lösung zu kommen. Das ist das mit der die Glasscheibe ist kaputt und dahinter ist es nass und was ist passiert und so. Richtig. Richtig. Ja. Ja, auch spannend. Davon gab es auch einige im Internet. Hätte man gucken können. Aber ich glaube, eigentlich kann man die auch in so einer Runde ganz gut spielen, oder? Meinst du? Ja, halt schon sehr fordernd. Habe ich im Urlaub mit ein paar Freunden gespielt und da kann für eine Geschichte schon mal eine ganze Stunde drauf gehen. Ist ja kein Problem, haben sie ja. Ich brauche nur eine Webressource, wo das rumliegt. Da kann mir Deus mir auch, wenn er sowas hat, auch als Webversion, kann er mir das gerne mal in Query schreiben. Ansonsten weiß ich gar nicht, ob ich vorhin sowas hatte. Na jetzt direkt live das zu suchen? Sau blöd. Naja, Deus kannst du ja suchen und wir spielen so lange Hangman. Ja, ja, das auf Papier. Ja, Deus, such mal, ob es da so ein paar Rätsel von im Internet gibt. Vielleicht kannst du das ja mal eben ganz gut machen. Weil wir spielen einfach währenddessen was anderes. Genau, wir können Hangman spielen. Das geht auch. Das wäre aber dann, glaube ich, ganz, ganz cool, wenn, weiß nicht, wollen wir da im Chat irgendwie einmal, wollen wir den Chat mitbenutzen oder wollen wir hier einfach nur aufschreiben? Ach, machen wir einfach eine Chat-Interaktion. Okay. Ja, wer will? Also will jemand anders Game Master machen oder soll ich oder wie sieht das so aus? Ich fang kann du doch einfach an und der Gewinner übernimmt dann, oder? Ja, super Sache. Jetzt gehen wir mal auf Wikipedia und dann gehen wir auf Random Artikel. Das kann dauern. Oh ja, bis da was Vernünftiges herauskommt. Oh Gott, was ist das für ein Land? Eieiei, Eigennamen. Liste der denkmalgeschützten Objekte in Bolufsie. Darauf kommt auch keiner. Oh, ein Kanton. Ja. Mit drei Buchstaben. Mit drei Buchstaben. Mit drei. Ja, super. Ansiklopädisi, ja, nee. Gott, was ist das für alles für ein Kram hier? Ich glaube, ich muss mir doch was überlegen. Cool. Ja. Habe ich nicht irgendwelche Fachbücher hier rumliegen? Dann haben wir hier plötzlich irgendwelche. Ich habe schon wieder eine Liste der denkmalgeschützten Objekte. Sind die statistisch so oft in der Wikipedia? Ist da alles denkmalgeschützt? Mal gucken. Ach Gott. Müssen eigentlich mir einfach eins aus. Mal gucken eben hier, wo was draufstehen hier. Das kriegen wir gleich hin. Ja, und mit welchen Erwartungen kamt ihr jetzt so hierher? Einfach eine Weile Spaß zu haben, ne? Jo. Das ist schon ganz gut, ja. So. So, ich hab gleich eins, warte. Haben wir nur einzelne Wörter oder auch mit Leerzeichen dazwischen? Also ich habe jetzt nur ein Wort genommen gerade. Okay, ich habe eins. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir, wie machen wir das? Der Reihe nach durch, wieder von oben nach unten und immer so in eine Runde oder? Wie läuft das? Ja, wir brauchen, wie viel Buchstaben sollen es denn sein? Ach stimmt, ich muss ja noch zählen, verdammt. So, habe ich. Sind 17 Buchstaben. Ich hoffe, es ist nicht zu leicht. Was? Ein Wort? 17 Buchstaben? Ja. Ich denke, es ist ziemlich leicht, aber... Kann ich das aussprechen? Ja, doch. Also du kannst dir sowieso noch mehr aussprechen, als ich aussprechen kann. Von daher kannst du sowieso aussprechen. Ich kann das auch mit einer Tastatur schreiben, die keine Accents kann. Okay, wie war jetzt der Spielmodus? Wer fängt an? Wie rum geht's? Wir fangen oben an, aber ich würde einfach sagen, Trolli darf anfangen. Das ist alles klar. Oh, ich hab dich auch lieb. So, was hätte er denn gern, der Trolli? Ah, der Trolli hätte gern ein E. Das ist ja schön. Da habe ich hier ein E an 2. Hat mal jemand das in den Chat reingeschrieben? Nee, aber egal. An 2, an 6. 10. 3x E also drin. Ist notiert. Jetzt muss ja einmal für den Chat das vielleicht mitschreiben oder so, ich weiß nicht. So unterstrichen und dann, ja, sehr gut. Ah, ja, perfekt. Wunderbar. Perfekt. So geht das hier, jawohl. Ja, aber du musst aber doch die Storys suchen, ne? Du kannst doch jetzt nicht hier die Unterstrichgeschichten mitschreiben. Sonst geht das doch nicht. Vielleicht hockt er auch am 2 Tastaturen. Ja, aber der hat nicht genug Hände dafür, wahrscheinlich. Ja, so, ich hätte gern ein L. Ein L, ja. An. Moment, man fängt bei 1 an zu zählen, ne? Ja. Mhm. Meistens. Wichtig für den Informatiker. Bei 3. Das war's auch schon. Ich hätte gerne ein S. Ein S. Ja, kriegen wir hin. Hast du auch dabei? Bei 8. Und bei 12. Genau. So. Ich hätte gerne ein K. Ein K. Ein K? Damit hast du einen Hügel. Oh jo, ich arme. Ich habe gar keinen Sound hier mehr drin im Radio. Aber egal, muss auch so auch gehen. Alles klar, Trolli. Ein R. Haben wir. Bei 11 haben wir ein R. Ich hätte mir hier irgendwie Zahlen dran machen sollen an die Dinger hier, aber naja. Ein G, wie Gustav. Damit hast du eine Holzstange nach oben, die sich in Wind und Wetter ragt, ja. Also kein G dabei. Dann hätte ich gern ein U. Jetzt haben wir schon einen Querbalken mit einem U. Oh je. Ihr seid schnell. Dann will ich mit einem M hoffentlich noch ein bisschen weiterleben. Du lebst weiter. Ein M ist bei 5. Genau, und sonst war es dann auch schon. Okay, nächster. Ein T. Hast du bei 4. Und bei? Und bei 9. Darf ich lösen? Ich habe noch ein T bei 17. Klar darfst du lösen. Weltmeisterschaft. Ja, ist es. Ich sag ja, es war ein bisschen ein. Trommelwirbel. Juhu, warte mal, ich hab einen. Knöpfe. Da, Trommelwirbel. Oder so. Mit Applaus. Wuhu, sehr schön. Cool, okay, dann darfst du auch das nächste. Du darfst ein bisschen vorbereiten. Ich gucke mir währenddessen an, was Deus rausgesucht hat hier an interessanten Sachen. Tja, dann baut er sich da. Hab was mit neuen Buchstaben? Okay. Ihr dürft, wenn ihr soweit seid. Soll ich dann wieder anfangen? Oder Fabto? Ja, ich kann mal anfangen. Nehmen wir mal wieder an. Ein E. Was, ein? Ein E wie Emil. Ein E wie Emil findest du auf 6 und auf 8. Dann hätte ich gerne warte. Ich darf doch auch. Ich will auch mal. Ich nehme ein S. Auf 7. Jetzt darfst du. Jetzt hätte ich gern mein N. Ein was? Ein N. Nordpol? Ja, genau, ein Nordpol N. Nein. Hügel. Ein T. Stange nach oben. Oh je. Ein A. Querbalken. Verdammte Scheiße. Ein K. Stützpfeiler. Ein R. Strick. Oh Gott. Voll am Abkratzen. Wo waren wir jetzt? Wer war dran? Elektron ist wieder dran, oder? Mhm. Ja, ich bin am Überlegen. Alles klar. Lass deine Wahrscheinlichkeiten. Ein I. Auf 2 und auch auf 5. Und Supertux bittet uns, ein wenig langsamer zu spielen. Okay, wir spielen langsamer, damit die Schweizer auch mitkommen. Entschuldigung. Nein. Ist okay. Ein D hätte ich gerne. Bekommst du auf der 4? Ich möchte lösen. Biodiesel? Oder hänge ich jetzt? Richtig. Wuhu. Du darfst dich jetzt selbst hier bejingeln. Oh, warte mal, ich mach mal einen. Im falschen Programm funktioniert F2 nicht. Oh, warte. Ja, sehr schön. Danke. Du brauchst solche Hotbuttons wie Stefan Raab. Ja, hab ich hier. Ich muss nur im richtigen Programm sein, damit die funktionieren. Sonst ist die Tastatur irgendwo. Genau. Jetzt muss ich mir wieder eins ausdenken. Uiuiui. Warte mal. Ja, kann man machen. Warte, ich muss mir das nur noch irgendwie aufschreiben. Vielleicht geht das auch irgendwie in digital besser. Du hast es auf dem Papier gemacht, oder? Ja, ich habe hier Zettel und Stift vor mir. Oh, ganz oldschool. Total praktisch. Nicht immer das Schlimmste. Wohl wahr, ja. Oh, das ist gut, das nehmen wir mal. Also ab 100 Buchstaben wird es schwierig, Faldrian. Ja. Ab 100, ja? Okay. Gut, dass ich nur 32 habe. Nee, oder? Na doch. Da muss ich ja das Papier schon querformat nehmen. Mhm. Oh, jetzt muss ich meine Tabelle umformatieren. Nee, warte, das sind nur 31. Der Cursor lag falsch. Ach so. Ja, sorry. Echt kein Verlass. Mhm. So kann ich nie arbeiten. Okay, ich glaube, JavaFund kann anfangen. Ein E. Das E, das haben Super wir. Supertux, da fehlt ein Strich. Klugscheißing hier. Ein E ist auf der 4, auf der 8. Warte mal, ich mach mal ein paar Leerzeichen. Auf der 8, genau. Auf der 11. Oh, und auf. Oh Gott. Auf der 26? Ja, das war's. Oh, heftig. Wer jetzt schon lösen kann, ne? Nächster. Bin ich dran? Ja. Cool. Ich kaufe ein S. Ein S haben wir natürlich. Auf der 13. Dann haben wir eins auf der 19. Auf der 24. Und das war's. Umlaute, die Frage kam gerade auf im Chat, was mit Umlauten ist. Einzeln, ne? Umlaute also sind einzeln. Umlaute sind AEs und OEs und so weiter. Weil sonst fragt man ja nie, ich kaufe ein Ö und dann hat man immer eine Stange. Elektrol? Ein R. Ein R. Haben wir. Ja, auf wo? Der 27. Und auf der 29. Ja. Ein A kommt, glaube ich, gut meistens. Haben wir auch. Mhm. Auf der 21 und 22. Und ich kann mir fast denken, dass es vielleicht Deus lösen wollen wird oder könnte. Ich habe keine Ahnung. So, oder jemand anders. Ja, genau. Nee, warte, wir haben noch eins. Ah, die 30. Die 30 ist auch noch ein A. Gut. Ja, aber fand. Ein N. Ein N. Ja, die 5. Die 12. Und das war's. Keine Idee. Na gut. Heftig. So ein langes Wort. Mhm. Wird auch viel oft falsch gesagt. Bis wieder, ne? Dotti? Ja, ich weiß. Ich kaufe einen Tee. Haben wir. Bei 17. Bei Gott, 20. Bei 23. Und bei 28. So. Tja, Elektrol. Ja, machen wir das ernstvoll und setzen noch ein L dazu. Ein L will er haben. Damit hast du einen Hügel. Na, endlich. Außer du wärst Chinese. Deus kommt auf was, okay. Ja, ein Teilwort ist auf jeden Fall klar. Aber ja, genau, ein Teilwort ist klar, aber mhm. Was kommt davor? Na gut, machen wir erstmal der Form halber, was nehmen wir denn da? Das G, ne? Das G, ja, haben wir. An dritter Stelle. Und an 31. Stelle, also an letzter Stelle. Oh, Lukas ja! Hat's. Ich will's lösen. Ja, mach. Jugendschutzstaatsvertrag. Nein, dir fehlt ein Teilwort. Was? Du hast gesagt Jugendschutzstaatsvertrag. Das sind nicht 31 Buchstaben. Ja. Ach, verdammt. Na, du, also die Idee war richtig. Du hast nur Silben vergessen. Die kann ich mir nicht leisten. Deus gibt dir einen Tipp in den Vers im Chat. Ja, dafür müsste ich erstmal im Chat sein. Achso, ich hab's schön. Gesehen. Schön. Ja, okay, also. Jetzt ist es de facto ja gelöst, oder? Ja, ich sag mal trotzdem, Elektro hat's gewonnen. Und zwar ja. Der Jugendmedienschutzstaatsvertrag. Ach ja. Ja. Schön, schön. Ja. Olli, dann darfst du wohl. Oh, da muss ich mir was aussuchen. Tja, Elektro überlegt. Mal gucken, was da rauskommt. Da hat Bux auch wieder recht. Na klar, aber ich meine, der Effekt war ja nett, dass alle geguckt haben. Fand ich trotzdem gut. Klar sind lange Einwörter einfach. Es ist genauso, wie wenn du versuchst, irgendwie eine binäre Verschlüsselung zu knacken. Das ist auch immer, je mehr Text du hast, desto besser ist es. Ja, da wundert sich noch einer, dass wir hier irgendwie mehr oder weniger so ein Nerdradio sind, ne? Wenn ich sowas sag. Hm. Wir haben Mad Men in Chemie gespielt, mit unserer Chemielehrerin damals, 3 Buchstaben. Okay. Das war nicht ganz so nett. Oh, ist ja hart, 3 Buchstaben. Oh Mann. Ich weiß nicht, was war denn das am Ende? Entweder Bohr oder Jod, irgendwie sowas. Verdammt, der Autostream war kurz drauf, aber na komm, nee, das geht aber ja. So. Ja, Elektrol, hast ja. du? Ja. Was hast du denn? Ein Wort mit 15 Buchstaben. Okay. Fabian. Achso, Entschuldigung. Da pennt er doch einfach ein. E. E wie Emil. Auf der 1, auf der 11 und auf der 14. Ja, aber ich ja selber, ja. Stimmt ja. T. Auf der 15. Jetzt bist du aber dran. Ein S. Auf der 9. Ein I. Auf der 13. Ein G. Achso, sorry. Du bist noch. Ich würde gern auch mitfüllen. Ja, sorry. Ich war gerade so gut im Fluss. Jetzt hast du mich völlig aus dem Konzept gebracht. Oh. Ein P wie Paula. Und da ist schon der Hügel. Ich nehme dann trotzdem ein G. Das G bekommst du auf der 8 und auf der 10. Ja, aber Fand. Ich hätte gerne eine N. Wie Nerdpol. Genau. Ja, wie Nerdpol, richtig. Darf ich lösen? Erstmal würde ich das N auf die 7 setzen. Scheiße. Willst du dich doch lösen? Komm, löse es. Nee, dann bin ich jetzt dran? Ja. Dann nehm ich ein B. Das bekommst du auf der 12. Hab ich mir gedacht. Echt? Ja. Didi, du bist so schlau. Ja, Trolli. Nee, D? Ein D? Moment, nein, sieht nicht so aus. Da bekommt der Hügel jetzt eine Stange. Ein U. Bitte wiederholen. Ein U wie Unterwasserexpedition. Du hast das ganze Wort gelöst. Nein, auf die 6. Okay. Ein L. Ich möchte lösen. Dann löse. Erholungsgebiet. Richtig. Juhu. Verdammt, falsches Programm. Ich glaube, ihr kennt den Jingle jetzt, ne? Dann lassen wir lieber. Dann machen wir lieber den hier. Und jetzt kommen wir zur Auflösung dieser ganzen Scheiße. So. Der geht auch. Das hätte jetzt auch live von Trolli kommen können. Ja, übt das mal. Sehr cool. So, was haben wir denn hier? Wir hatten. Das muss ich jetzt noch hier irgendwie auf raufklicken und dann kommen hier Dinge. Gottchen. Oh mein Gott, da kommen Dinge. Direkt auf ihn ja, zu. Ja. Hier war ja eben so die Idee, hier Geschichte, die ihr irgendwie erlösen müsst, ne? Mit dem Ja-Nein-Zeug. Ich glaube, die ist viel zu einfach. Oh Gott, nee. Das können wir nicht machen. Da kommt ihr sofort drauf. Das geht nicht. Nee, echt mal. Oh je. So, hört ihr mir zu? Ja. Ich habe ein Wort mit 19 Buchstaben. Wer möchte anfangen? Na, das ist ja keine Frage des Möchtens. Das ist doch immer der da drunter ist, oder? Fall der. Fang du mal an. 19 Buchstaben ist ja Hammer. Ich nehme L. Ein L. Das habt ihr auf der 6 und auf der 13. Dann nehme ich ein E. Das E habt ihr auf der 3, auf der 16 und auf der 19. Dann nehme ich ein M. Miep. K. kein M. Kein M, dann ein S. Das S haben wir auf der 7, auf der 14. Boah. Das heißt, wir haben zweimal so ein LS-Ding hintereinander drin. Das ist ja auch spannend. Ich nehme ein H. Ein H, Moment. Ein H. Oh, sorry. Da haben wir schon die Stange. Ja, aber fand. Dann nehme ich ein R. Ein R gibt es auf der 18. Nehme ein U. Ein U, das gibt es auch. Das ist auf der 17. Meine Güte. Immerhin schon mal aussprechbare Teile vorhanden. Mhm. Ah, ich wüsste einen Buchstaben, den ich nehmen würde. Aber ich bin ja nicht dran. Oder doch? Nein. Wer ist dran? Trolli, oder? Es blinkt. Echt? Dran. Ja, ich trau mich nicht. Ja, komm hier, hau raus! Ja. Die Leute warten. Ah. Ja, ich sag doch schon ganz seit A. Ah. A. Ja, auf der 1 gibt es ein A. Auf der 8 gibt es ein A. Und auf der 15 gibt es ein A. Okay, was für eine Säure ist das? Richtig. Ja. Habe ich mal erwähnt, dass ich ein Chemie der Pfeife war? Tja. Ah, soll ich ihn geben? Ich hab's. Echt? Dann löse mal. Oder? Ja, löse ruhig. Mach uns ein Brett. Nee, das passt nicht. Das LS passt gar nicht rein. Ja, das ist auch blöd. Und da. Gemeinheit. Deus scheint es zu wissen. Oha. Er schreibt, ach so. Ja, der weiß irgendwie gut, das heißt eh alles. Ich nehme ein Z. Ein was? Ein Z? Ein Z. Zeppelin? Ja. Gibt's nicht. Och, nee. Nein. Balken. Ist eine andere Säure. Ja, schon. Aber ich wollte es einfach ausgeschlossen haben. Ich nehme ein T. Das T gibt es. Und zwar auf der 4. Ich nehme ein I. Ein I, das gibt es auch. Das ist auf der... Ja, weiter, Mai weiß es auch. Auf der I, auf dem I. Auf der das I ist auf dem I. Das war sehr philosophisch von dir. Ja, da kannst du mal sehen. Du. Ja. Das I-Tüpfelchen, ne? Nee, auf der 10 ist das I. Ah, ich hab's. Glaube ich. Ah, ja, ja, jetzt weiß ich's. Aber ich kann's nicht aussprechen. Nicht? Wahrscheinlich nicht. Löst du mal. Acetylsalicylsäure. Genau. Habt ihr im Chat geguckt oder was? Nein. Nein, nein, nein. Wie? Nein, aber ist richtig. Acetylsalicylsäure, das Aspirin, ne? Ja, jetzt auf den Tipp hier ich mit, das mit dem Tipp Kopfweh weiter mal. Ja, ja. Nee. Sehr schön. Witzknubbel. Ja, ja, sehr gut. Wollen wir mal was anderes spielen? Ja, bitte. Ich meine, nichts gegen dein Wort nicht jetzt hier, ne? Schon klar. Oh Gottchen. Ja, ich weiß nicht, ich würde eins, ich weiß nicht, wir könnten sowas wie Wer bin ich spielen oder Stadt, Land, Fluss oder ich meine, das mit der Geschichte, da habe ich zwar ein paar gute Tipps bekommen, aber ich glaube, da müsste man sich vorher noch gut raussuchen, welche man denn dann nimmt, weil teilweise sind die einfach oder ein bisschen banal. Und der ESOX hat noch eine Haufen Fragen hier reingekippt. Also ich könnte auch noch mal wieder eine Quizrunde machen. Aber wir können ja vorher noch was anderes machen. Was wollt ihr? Nicht alle auf einmal. Man kann auch übrigens Stadt, Land, Fluss oder sowas kann man erweitern mit anderen Sachen, Kategorien noch, ne? Zum Beispiel beim normalen, beim Originalspieleabend hatten sie noch irgendwie Dinge, ohne die man in einer Großstadt nicht überleben kann oder sowas. Creative Commons Künstler. Kann man auch machen. Sehr passend vielleicht. Ja, weiß nicht, wollen wir das machen? Ja, yep, machen wir einfach. Okay, mach dann so. Drehe ich mal mein Blatt hier um. Was ist das? Was ist denn alles drauf? Oh, das sind noch nur die Notizen vom letzten Shadowrun. Spannend. Okay. Was haben wir denn für Kategorien? Stadt, Land, Fluss nehmen wir erstmal, oder? Oder wollen wir gleich mit abgefahrenen Kategorien anfangen stattdessen? Na gut. Fortbewegungsmittel. Aber also Stadt, Land, Fluss trotzdem anfangen, oder? Ja. Gut. Stadt, Land, Fluss. Fortbewegungsmittel? Boah, das muss noch so ein langes Wort sein, ne? Wahrscheinlich arbeiten die alle mit Excel. Hier so Lebensmittel oder so? Lebensmittel? Also, okay. Kann man machen. Nahrung, ja? Nahrung kannst du auch nehmen. Na, Lebensmittel ist besser. Futter, vielleicht noch kürzer. Futter. Ja, aber. F-U-T-T-A. Futter. Sehr schön. Ich glaube, die Fragen, die ESOX mir noch reingeworfen hat, die werde ich mir dann vielleicht auch teilweise. Wir können mal nachgucken, welche wir nachher noch machen. Sonst spare ich mir einfach die auf für kommende Spieleabende. Spielsendungen. Also haben wir jetzt. Blöde Fliege. Haben wir jetzt also Fortbewegungsmittel und Lebensmittel als Zusatzding? Ja, wir können auch hier Geek-Gimmicks, irgendwie sowas. So Gimmicks, irgendwie. Gadget, ja? Gadgets. Gadgets, okay. Können wir machen. Das ist, glaube ich, reicht auch. Das ist gemein. Ja, wieso? An sowas nicht. Ach, was? Ganz kurze Frage, was soll ich mir unter Geek-Gadgets vorstellen? Ja, weiß nicht. Weiß nicht, Bei ihr hast ein iPhone. Genau, zum Beispiel. Und dann hört das auch. Technischer Kram halt. Aber alles Mögliche mit USB. Webcam. Ja, genau. USB-Raketenwerfer, genau. Genau. Ja, das ist natürlich fies, ne? Da hat natürlich jeder maximale Punktzahl. Eieiei. Das reicht ja schon, oder? Ja, ich glaube auch. Gut. Dann. Muss der Chat noch auswürfeln, welchen Buchstaben wir nehmen? Vielleicht sollte man nochmal ganz genau Spielregeln klären. Genau. Mhm. Soll ich das machen? Ja, das war die indirekte Aufforderung. Also, es läuft so, ja klar, wir kriegen Buchstaben und schreiben uns zu jedem Teil einen Begriff auf. Und für jeden Begriff, den man hat, der eindeutig ist, kriegt man irgendwie 30 Punkte oder sowas. Wenn zwei Leute den haben, beide 10 und irgendwie so, dann gibt es irgendeine Staffelung, oder? Weiß jemand das besser? Ja, irgendwie sowas, ne? 15 und 20 kenne ich zum Beispiel. 15 und 20, okay. Und 5 ist dann, wenn mehr als zwei Leute das gleiche haben. Ja, genau. Und okay. 10, wenn zwei Leute haben und wenn man alleine hat, dann 20 Punkte. Okay. Okay, ich schreibe mal hier. Ich muss mal echt eine Liste machen hier. Oder will Trolli wieder? Magst du wieder Excel benutzen? Kannst du die Punkte führen? Ja, meinst du, für die Punkte? Boah. Ja, ja. Der Punktestand muss ja auch protokolliert werden. Wieso eigentlich Excel? Meinst du nicht vielleicht Kalk? Ich meine natürlich, LibreOffice. Ich sag nur Excel als Synonym, so wie du Tempo für Taschentücher sagst. Ja. Excel, das soll keine Produktwerbung sein hier. Die Tabellenkalkulation. Ja, genau. Das Ding mit diesen Maschen drin. Maschendrahtzaun. Ja, genau. Knallhaps ist Rauch. Ja, dann richte ich gerade mal die Tabelle ein. Total gut. So, wie machen wir das? Dann der zuerst alles hat, der meldet sich und dann. Genau, der schreit Stopp. Oder? Was? Und dann Ende Gelände oder haben wir noch ein paar Sekunden? Ich würde sagen, dann ist Ende Gelände. Dann ist Schluss. Und ich habe mir gedacht, weil das ja ziemlich viel Stille erstmal ist, habe ich hier ein ganz klein bisschen Musik, die ich einfach halblaut einspiele. Und dann können wir drüber brüllen. Und dann ist das nicht so langweilig vielleicht für die Zuhörer. Und gibt es eigentlich Minuspunkte, wenn man jetzt dann, oder eigentlich logisch, ne, es hat er dann nur einer alles ausgefüllt. Was? Ja. Ja, klar, die anderen haben natürlich Defizit, ne? Man wenn, kriegt doch ja, pro stimmt, Spalte okay. Punkte, ja, ja. Oder? Ja, ja, okay, ja, ja, ja, hab schon, ja, ja, ja, ja, hat's, ja, ja. Ich hab's verstanden, nicht so gut. Supi. Alles klar, dann brauchen wir, genau, ein Buchstabe gab's schon. Aber das ist jetzt doof, oder? Wieso? Weil, weiß nicht, hast du dir nicht schon irgendwas überlegt damit? Nee, ich hatte ihn auch noch gar nicht gesehen bis vorhin, aber du hast dir schon was überlegt, das klingt gerade so. Ja, zum Beispiel. Oh, das ist schon wieder meins, ja. Hier, Chat, neuer Buchstabe, bitte. Ja, komm weiter mal, Glücksfee, hier, noch ein Buchstaben, bitte. Moment mal, ich weiß ja nicht mal, welcher Buchstabe da ist, weil ich nicht im Chat bin. Ja, ja brauchst du nicht, ich sag den dann und dann geht's los. Müssen ja auch die Leute am Stream das hören, ne? So, wir brauchen noch einen Buchstaben. Ein F. Okay, ab das geht's. F. F. So, ich muss noch Musik starten, wa? Dein Tippen hört man. Sehr witzig. Hört man auch. Wohl einfach kurz telefonieren. Sorry. Was ist das da? Und wer von euch nutzt es hier Wikipedia und andere Möglichkeiten? Ja, wer schnell am Googlen ist, der darf das gerne machen. Ich spiele auch mit, ja. Okay. Musik wieder weg. Ja, ja, na gut, fangen wir mal von oben an, Dotti. Stadt? Ja. Freiburg. Freiburg hast du? Ja. Okay, hab ich auch? Hab ich auch. Hab ich auch. Ich hab nichts. Okay, Okay, dann jeder 5, ne? Ei. Genau. Ja, wir können auch alle Punkte für uns selber zählen. Das dann braucht Trolli das nicht machen, das ist klar. Dann geht das auch. Land? Ich hab da Frankreich. Ich auch. Ich auch. In der Mann. Finnland. Färöer-Inseln. Sehr gut. Was hast du, Elektro? Finnland. Wow, cool. Das ist abgefahren. Das heißt, ihr habt jeder beide eine Menge und wir haben wieder 3. Richtig. 5. 5. Ja, weil ich so schlecht bin und mir keine Länder ausdenken kann. Okay, ein Fluss, da habe ich auch ganz unkreativ die Fulda genommen. Ich auch. Nix. Auch nix. Dito, Fulda. Noch, wieder 5. 5. Fortbewegungsmittel, wer hat alles kein Fahrrad? Verdammt. Ich habe Flugzeug. Oh, gut. Noch jemand was anderes? Hat noch wer Flugzeug? Nein, ich glaube nicht. Noch jemand was anderes außer Fahrrad? Ja, cool, 20 Punkte. Olli, was hast du? Ja, das Fahrrad. Lebensmittel. Fleisch. Okay. Ich habe. Also, Entschuldigung. Okay, ich sage einfach mal eins. Ich habe eine Folienkartoffel. Gut. Ich habe Fasan. Lecker, ich hab Fondue. Zählt es? Ja. Ja, klar. Ja. Ich hab die Fischstäbchen. Cool. Hab ich ewig nicht mehr gehabt. Ja. Ich hasse Fisch. Weg damit. Cool. Und Gadgets? Dotti, guck mal an. Nein. Hast du nicht? Okay. Hab ich nicht. Festplatte. Ja, geht. IT-Ding. Ich hab einen Force-Feedback-Joystick. War nur so Sky. Noch jemand was? Okay. Cool. Ja, toll, jetzt habe ich Hunger, sagt Deus. Okay. Chat, wir brauchen wieder einen Buchstaben. Dann drück. XD geht nicht als Buchstabe. Nein, XD geht nicht. Ja, erwarten, dann geht die Musik nämlich auch weiter. K. Schwer mit K, die kommen doch alle aus den USA. Die haben doch gar keine K, so richtig. Wer hat sich das nochmal mit den Gadgets ausgedacht? Der Fabian. Keine Ahnung, wen du da meinst, weiß ich nicht. Ein Fortbewegungsmittel mit K. Klar. Boah, Gadgets. Boah. Ah, da habe ich schon eins. Verdammt. So, gib mir jetzt so ein Fortbewegungsmittel. Bloß nicht. Isaac schlägt ja ein K-Rad vor. So, ich bin fertig. Oh. Okay. So, ja, schön. Dann darfst du auch loslegen. Was hast du denn? Was mir gerade eben einfällt, ich habe die Punkte einzeln nicht notiert. Habt ihr die irgendwo stehen? Ja, ja. Jeder schreibt für sich auf. Okay, gut. Also K, ich fange mit der Stadt an. Kenjeshen. Was? Wo, wie? Kenjeshen, da bin ich geboren. Ach, nice, okay. Die ist in wo? Im Schlesien. Okay, nice. Ich hab Karlsberg oder so. Aber es ist aber mit C, wer das geschrieben. Shit, dann bin ich raus. Ich bitte Karlsruhe. Das ich wollte ich nicht nehmen, deswegen dachte ich, ich modifiziere das mal. Ich habe Köln. Oh, wie einfach. Cool. Java? Java, was hast du? Karst. Ah, bei Düsseldorf. Ja. Ganz grob. Cool. Land. Ich hab Kuba. Kroatien. Kongo. Kasachstan. Ach, Fabdo. Los? Kongo. Ach, das geht auch. Verdammt. Ja, ich hab keinen. Dotti? Entschuldigung, Elektrol, hast du jetzt auch Kasachstan als Land? Ja, richtig. Okay. Deswegen habe ich ja geflucht. Ja, ist mir schon klar. Waren das dann jetzt 10 Punkte, weil wir zwei das noch hatten? Ja. Richtig. Ja, genau. Ja, ja. Als Fluss habe ich den Kocher. Den was? Kocher. Ach so, ist das? Ja, das Gerät? Gehört. Nein, ja, das heißt genauso. Es gibt Jagst und Kocher, die hier halt in Baden-Württemberg ihr Unwesen treiben. Achso, na gut. Ja, ich habe auch keinen. Hat noch jemand einen Fluss, den wir noch nicht hatten? Ja. Ich habe einen Fluss. Kongo hatte ich, falls es niemand gehört ja. hat. Ja, haben wir. Gut. Elektrol? Fluss? Den Kura. Okay. Ich habe keinen Fluss. Ich habe auch keinen. Ich habe ein Fortbewegungsmittel. Den Kinderwagen. Oh, süß. Ja, ich dachte, da bewegen sich die Kleinen mit vor Ort. Ich habe einen Känguru. Ich auch. Ein Känguru? Ja. So ja, im Beutel. Die habt doch irgendwie. Ernsthaft. Die habt doch wieder an Comics gedacht, oder? Ich habe Catcar. Catcar ist cool, ja. Boah. Ja, war? Ich habe nichts. Achso. Okay. Lebensmittel. Was habt ihr so? Kellogg's. Welche? Das ist ja fast wie Excel. Ja. Schön. Ich hab Käse. Cool. Ich hab Kaugummi. Kohlsalat. Kohlsalat. Kekse hat keiner. Nee, sorry. Das wird zu offensichtlich. Walter Mayer hat gewonnen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Die Gadget? Habe ich nicht. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Habe ich. Und? Ich habe da einen Kabeltelefonhörer für Smartphones. Oh, nicht schlecht. Ich glaube, Kabel hätte auch gereicht. Kabel, Mann, ey. Oh mein Gott, ein Kabel. Wie doof. Ich bin auf Kabel losgepolt hier. Klingonenraumschiff. Ja, geht. Muss man auch da haben. Sehr cool. Als Gadget, so für die Hosentasche. Ja, also hat sowas nicht jeder normale Nerd auf dem Schreibtisch? Ja, wer weiß. Cool. Damit haben wir, glaube ich, wieder alles, oder? Ja. Mhm. Chat! Sehr nice. Ja, macht doch Spaß, ist witzig. Wir brauchen Buchstaben! Jetzt! Aber Flux! Damit wir hier weitermachen können und ich wieder hier die Pausetaste Scheiße. Rausnehmen kann. Vorher G-Gadget mit F, ein Fluxkompensator. Sehr geil. Wir haben ein D. D. D. Frage ist wieder, wer hat sich das mit den Gadgets ausgedacht? Das frage ich war's, auch. Ich war's. Ich stehe dazu, Mann. Mir fällt nicht mal Lebensmittel ein. Verdammt. Kein Lebensmittel, Faldi. Fertig. Oh, hab doch eins. Oh, okay. Ja, alles klar. Boah. Soll ich mal anfangen? Ja, fang mal an. Also, bei Stadt habe ich Dormagen. Nett, habe ich schon mal gehört irgendwoher. Ich weiß auch nicht, woher. Düsseldorf. Was hast du? Ich habe auch Düsseldorf. Ich habe Delmenhorst. Ich habe Dortmund. Sehr schön. Dabei ist Dortmund so offensichtlich. Cool. So, Land, da habe ich Dänemark. Yep. Ich auch. Ich auch. Na, hat super. Jemand nicht Dänemark? Ich habe Deutschland. Oh! Da bin ich gar nicht drauf gekommen, so ein Shit. Das hatte ich vermutet, dass irgendeiner von uns nur Deutschland hat. Ich war verzweifelt und hab's genommen. Okay. Sehr schön. Was gibt's eigentlich noch mit D? Gibt's auch noch andere Länder und Länder, oder? Ich mein, weiß ich nicht. Verrückt. Naja, gut, gibt's. Ich meine, ich war mal bei, egal, wir machen weiter. Fluss. Fluss, da habe ich die Düssel. Passend zu Düsseldorf? Donau. Genau. Donau. Däme. Passend zu Delmenhorst. Fortbewegungsmittel habe ich den Düsenjet. Ich auch. Ich habe die Draisine. Sehr cool. Damenrad. Dreirad. Ja. Und ich habe den, und der Düsenjet war doppelt, ja? Ich dachte, ja, Dreirad haben alle oder so. Sehr krass. Ey, das Offensichtliche bringt mir Punkte. Ja, überhaupt erstmal Punkte, ne? So, Essen, da habe ich Dosenfleisch. Ich hab, Dosen Ravioli. Dosen, Alter. Ich habe Doldenhopfen. Was? Doldenhopfen, den kann man nicht direkt essen, aber macht man Bier mit. Ja. Also auch Nahrung, super, okay, passt. Ja. Ich habe nichts. Okay. Nö, ich ernähre mich nicht. Alles da, Lichtnahrung, ne? Für L. So, als Gadget? Da habe ich Debas. Ja, ist was? Wie ist was? Ja, was ist das? Debas? Hä? Erklär mal. Ja, Dings hier beim PC. Ja, aber jetzt musst du schon die Funktionsweise erklären können, sonst kann man dir doch nicht abnehmen, dass du es weißt, was das ist und was das macht. Na, es sieht so ein... Na? Moment, muss ich mal kurz bei Wikipedia nachgucken. Na? Damit können Programme kommunizieren. Ja, das ist... Okay. Ist ja nicht anfassbar, ist halt ein Programmding, aber es ist schon ein nützliches kleines Tool, sagen wir mal so. Wollen wir es durchgehen lassen, oder? Aber dann müssen wir alle Software zählen lassen. Aha, ist schon ein bisschen ungemütlich, ne? Ich meine, meins zählt wahrscheinlich auch nicht. Ich habe einfach ein Diensthandy genommen. Das kann man immerhin anfassen. Ich weiß nicht, so sehr gadgetig ist das nicht. Das stimmt. Also ich würde verzichten. Ich finde, die Bass ist zwar nett, aber ist nicht so ein Gadget. Okay, streichen wir. Ist ja okay. Noch jemand was bei Gadget? Danke. Dios schlägt vor Dinkelbrot. Ja, auch nicht schlecht. Drahtesel. Total gut. Alles klar. Ich muss eine neue Spalte machen hier. Mhm. Chat, wir brauchen Buchstaben. Ja, ja. Aber oder warte mal. Oder wollen wir noch irgendwie... mal noch Kategorien ändern oder so? Oder wir bleiben einfach jetzt dabei, ne? Die sind gut. Jetzt bleiben wir doch dabei. Ja, super. Ja, Buchstaben, ab geht's. Schon schwierig, so eine Taste zu drücken. Ja. Die sind alle so ein bisschen, die hängen hinterher ein bisschen mit dem Stream, glaube ich. Aber die kriegen das schon noch hin. Mein Hirn sitzt so langsam aus. Ja, meins auch. Ich habe gerade überlegt, Moment, Russland ist keine Stadt. Och, Faldi. Inch. Ja. Oh mein Gott, Fluss auf R und ich habe es eigentlich vor der Nase. Da hast du vollkommen recht. Ja, eigentlich so beinahe. Es sind da eigentlich noch so 80 Kilometer. Wer hat sich das mit den Gadgets ausgedacht? Das wird ein Running Gag. Sorry. Habe ich überhaupt kein Problem mit. Umso besser. Ein Problem mit dem Gadget mit R? Ich bin fertig. Okay. Okay. Bam. Ab geht's. Darfst anfangen. Dann, ich habe Rostock. Ich habe Regensburg. Ich auch. Ich habe Rio de Janeiro. Oh. Rüsselsheim. Was für ein Ding? Rüsselsheim. Wo ist das? Weißt du nicht, ich habe den Namen schon mal irgendwo gehört. Aber Rüsselsheim, das ist das nicht weit von mir. Ja. Okay, okay, alles klar. Links. Gut, Land. Ich bestätige. Ich habe mir fiel nichts Besseres ein, ich habe tatsächlich doch Russland. Oh, du Langweiler. Ich auch. Oh, ich langweile. Rumänien? Rumänien. Ruanda. Boah, gebildet. Bist du nicht ein Lehrer? Yep. Raus. Gibt's als Fluss den Rio Grande oder so? Ich glaube schon, kann sein. Klingt irgendwie toll. Ich habe die Rhone, keine Ahnung, wie es ausspricht. Rhone. Ich hab den Rhein. Der Rhein? Ich hab auch den Rhein. Auch nicht schlecht. Mann. Nachmacher, echt, ey. Ich hab die Roller Skater für Fortbewegung. Ich hab nur Rad, weil mir nichts Besseres eingefallen ist. Das hab ich auch. Ich hab auch das Rad. Da war die ratlos, ja. Elektro? Ja, ich hab. Und dann mich nicht andauernd. Sorry. Ich fang gleich an zu heulen. Nein, ich habe eine Resinbomber. Ich habe eine Rakete. Das ist natürlich cool. Ja, stimmt. Wo wir bei Rosinen sind, das habe ich bei Lebensmittel. Da habe ich die Rollmöpse. Reispfanne. Ravioli. Und ich habe nur den Reis. Und ich habe vergessen, meine Punkte aufzuschreiben. Und bei Gadgets, hat da jemand was? Mir ist ja, nur okay. Eingefallen, aber ich glaube nicht, dass man das zählen lassen kann. Nee. Dann, Ich habe eine Richtfunkantenne. Na, cool. Hat noch jemand was? Und was wäre dir gerade eingefallen? Java, was ist dir gerade noch eingefallen? Ich habe RAM, aber das ist halt, kann man nicht wirklich zählen, oder? Ja, ist auch eher nicht so ein Gadget, immer so ein, ja, mehr so ein. Da war ich ja auch noch nicht fertig, ja, genau. Wenn ich das nicht zählen lassen würde. Ist halt eher so ein essentielles Teil. Ja. Ach, geht's nicht auch ohne? Nein. Wird schwierig. Okay, ich würde sagen. Glauben. Hm? Ja. Ich würde sagen, einen Buchstaben machen wir noch und dann machen wir die Kiste zu hier. Oder wie seht ihr das? So. Klingt passabel. Ja. Alles klar, Chat, euer Einsatz. Wir brauchen noch einen Buchstaben. Aber bitte kein Y. Oder Z oder. Ja, jetzt Ausschlussverfahren hier. Irgendwas Liebes, ne? Ein W. W. Darf man ein Weitermai essen? Oder da sich damit fortbewegen? Na. Anständig bleiben. Fertig. Harte Sache. Glück nicht. Alles klar. Dann darfst du auch anfangen. Jo, ich glaube, ja. Ein paar Sachen haben wir vielleicht alle. Bei Stadt habe ich Wuppertal. Ich habe Winterthur. Ich habe Wien. Kann auch eine Versicherung sein. Muss nicht eine Stadt sein. Nee, Winterthur gibt es wirklich. Winterthur ist eine Stadt in der Schweiz. Ich habe Warschau. Ich habe Wetzlar. Oh cool, alle was anderes, ja, nice. Hätte ich nicht gedacht. Dafür habe ich kein Land. Weißrussland. Schick. Westsahara. Ey, das ist ein Land, ist ja cool. Anerkanntes Land. Gebe ich zu, das habe ich gerade nachgeguckt. Wales, ganz einfach. Ist aber... Ist ein Land und gehört trotzdem zur, zum UK, ich weiß. Okay, ist also nicht England. Nein. Oh je, yeah, die Briten mal wieder. Ja. Nein, hier Supertux sagt gerade, krass, der Fall, die kennt sich in der Schweiz aus. Nee, nee. Ich glaube, es gab wirklich irgendwas, wo das mal drauf stand. Irgendwelche Spielertrikots oder Formel 1 Autos oder sowas. Daher kann ich das. Sorry. Nein, die Schweiz kann ich nicht. Sonst hätte ich wahrscheinlich Wien genommen, das wäre nicht die Schweiz gewesen. Fluss? Da habe ich die Wupper. Passend zur Stadt. Die Weser. Habe ich auch? Die habe ich auch. Und ich habe die Wetz. Das ist ja fein. Ich bin grenzwertig bei Fortbewegungsmittel. Ich habe die Wollsocken. Ich dachte, sonst ist ja auch kalt, ne? Ich habe einen Wagen. Entschuldigung. Ich habe auch den Wagen. Wasserski. Cool, ja. Okay. Ja, Lebensmittel? Würstchen. Wiener Würstchen. Sehr gut, sehr gut. Waldmeisterpudding. Ich hab Wein. Kann man wachsen? Ja. Was? Oh ja. Was für ein Ding? Wachteln. Ja, ja, ja, klar. Die fliegen doch auch irgendwo in der Bibel irgendwie den Leuten irgendwie in den Mund, ja, oder war das woanders? Ja, ja, richtig. Bei Mose. Bei Gadget bin ich wieder grenzwertig. Das ist wieder so wie, ungefähr wie der Force Feedback Joystick. Ich habe das Wildleder-Etui. Wenn das denn zählt. Ich habe einen WLAN-Repeater. Ach, oh, WLAN, Mann. Das habe ich auch. Darauf muss man kommen. Zu offensichtlich. Ah. Dann machen wir mal Kassenschutz, ne? Jetzt muss ich rechnen. Soll ich nochmal, ich mach nochmal Musik, während wir rechnen, oder? Ja. Ja, ein langes Stück. Ja, ich hab nur diese zwei Stücken hier. Hab ich hier nicht so einen Taschenrechner rumfahren? Auf dem Desktop. Stimmt. Oder wenn man eine Shell hat, dann hast du auch BC. Linux, ne? Ich hab den Galculator. Was bietet ihr so? So, ich wäre soweit. Ich auch. Ich auch. Oi. Alles klar. Dann, fangen wir von oben an. Dotti. 390. Hammer. Okay. Elektrol? 285. Fabian? 405. Wer wisst es? Wenn ohne, ich habe 320. Ich habe auch 285. Nicht schlecht. Ich glaube, damit ist Fabian mal hart der Sieger hier, aber richtig. Ja, ja. Der Mann kennt sich aus. Cool. Und auch das, obwohl ich die Gadgets gesagt habe, ne? Das war deine. Das war auch hier Einflussnahme. Ich habe 30 Punkte gemacht. Sehr cool. Ja, nee, schön. Also, weiß nicht. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und vor allem, es hat auch unsere Zuhörer Spaß gemacht, die ja so ein bisschen passiv meistens jetzt sind, aber ja. Ne? War doch schön, oder? Machen wir wieder, oder? Ja, kann man gerne mal wieder machen. Hab ich da irgendwas? Schöne Abendunterhaltung. Ja, ne? Ist doch irgendwie so ganz relaxed, ist jetzt nicht mit Anspruch und so, sondern machen wir einfach. Cool. Alles klar, dann ja, würde ich sagen, Dankeschön und schönen Gruß an dieser Stelle an den Möb-Möb-Spieleabend und wünsche noch eine schöne Adventszeit. Dann sagt nochmal alle Tschüss. Ciao. Macht's gut. Und ich spiele jetzt noch hier, also übrigens die beiden Lieder, die wir gerade gehört haben, waren abwechselnd Anitech mit Apnea und Serakina mit Evening at the Beach Club. Und jetzt zum Ausklang machen wir noch John Stebbe mit Silent Night Jazz. Thank you.